stehen wir zwei hier auf den Scherben. Das, was wir nie wollten, ist geschehen. Wir sind nicht mehr wir, sind nur noch Fremde. Das mit uns war längst zu Ende, doch die Lügen waren bequem. Lass mich los und lass mich gehen. Auch wenn du glaubst, du wirst daran vielleicht zugrunde gehen. Komm, gib nicht auf, lasst uns doch Freunde sein. Unsere Herzen haben wir genug um uns gekämpft. Und wann begannen uns das große Schweigen? Warum konnten wir nicht zeigen, dass wir vor dem Abgrund stehen? Denn Gefühle einfach gehen.